Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das erste Buch Mose betrachten wir heute die Sintflut. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuschauer im Internet. Die Sintflut. Genauer gesagt, wie das Wort ursprünglich hieß, die Sündflut, die Flut, die wegen der Sünde über diesen Planeten kam. Wir finden diesen Bericht im ersten Buch Mose in Kapitel 6 und 7. Diese Zeit liegt also schon weit zurück und schildert die zweite große Katastrophe auf diesem Planeten. Die erste große Katastrophe hat hier im Paradies stattgefunden, durch den Sündenfall, wo Adam und Eva vertrieben wurden, nicht mehr hineindurften ins Paradies. Das ewige Leben, der Baum, der das verleiht, kein Zugang mehr, ausgeschlossen. Das ewige Leben war damit für sie nicht mehr erreichbar. Nämlich nicht so einfach, wie das vorher gedacht gewesen wäre. In der Natur gab es damals auch eine große Veränderung. Es kehrte nicht nur beim Menschen der Tod ein, sondern auch bei den Lebewesen, bei den Pflanzen. Bis dorthin war kein Blatt auf die Erde gefallen. Bis dorthin hatte es keine Raubtiere gegeben, waren alle Vegetarier gewesen. Es gab nicht Giftpflanzen, nicht giftige Pilze. Da war alles in Harmonie. Aber durch den Fall kam auch der Tod in die Schöpfung. Aber ansonsten war in der Natur noch vieles so, wie es am Anfang geschaffen worden war. Die Landschaften, die topografischen Gegebenheiten, diese Oberflächenformen, das Relief der Erde, das war so wie von Anfang. Und jetzt sollte eine Katastrophe kommen, die diese Oberflächengestalt völlig verändert hat. Überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was vorher war. Darum tun wir uns sehr schwer, wenn wir in der Bibel irgendetwas lesen über diese Zeit vor der Flut, wo wir das jetzt auf unserem Planeten einordnen sollen. Ist unmöglich. Denn es sah alles anders aus. Allein was Land und was Meer betrifft. Wir kommen über diese Hürde gar nicht mehr hinweg. Aber jetzt der Reihe nach. Wir haben das letzte Mal gesehen, am Anfang von 1. Buch Mose, Kapitel 6, dass hier zwei Linien sich entwickeln unter den Menschen. Eine, die von Seth herkommt, die Gott treu sind, die sich an die Anordnungen Gottes halten. Die andere Linie, die von Kain herkommt, die ohne Gott unterwegs sind und irgendwie dahin leben. Die Katastrophe in dieser Hinsicht war, dass dann die Nachkommen Seths, die männlichen, die hübschen Kainitinnen sahen und es hier zu Verbindungen kam. Und damit hat also das Edle noch mehr an Substanz verloren, weil die Kainitinnen die Nachkommen Seths auch hinunterzogen. Es ist ja viel leichter, jemand hinunterziehen, als jemand hinaufzuziehen. Du brauchst dich nur dranhängen, dann geht das von alleine. Aber hinauf, das braucht besondere Kraft. Jemand aus der Grube zu ziehen, ist ganz was anderes, als wenn einer am Rand der Grube sitzt und du bist unten, den festzuhalten, dass er mit dir hinunterfliegt. Das schafft ja jeder. Und dadurch kam es, dass durch diese Verbindung der zwei Linien, dass die negative Gesinnung massenhaft wurde auf diesem Planeten, dass praktisch die Nachkommen Seths zusammenschmolzen auf ein Minimum. Und zu diesem Zeitpunkt, wo das ist, das sagt der Herr, in 1. Mose 6, Vers 3, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre, Das hat aber gemeint, jetzt kriegt er noch 120 Jahre von dem Zeitpunkt an. Dann kommt diese Flut. Er kriegt noch 120 Jahre, um nachzudenken, sich zu ändern, neue Gesinnung zu zeigen. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne, also die Nachkommen Seths, zu den Töchtern der Menschen eingingen, die Nachkommen Kains, und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Die Menschen waren ja ursprünglich doppelt so groß und 10-mal so stark. Da brauchte man fürs Bäumefällen keine Motorsäge. Die haben einfach den Baum genommen und nach Hause getragen, fertig. Die hatten unwahrscheinliche Kräfte. Also im Vergleich zu diesen sehen wir heute Zwerglein und Schwächlinge und Winzlinge. Es ist so, dass wir enorm degeneriert sind seit dieser Zeit. Und das merkt man ja auch daran, die waren nicht nur 10-mal so stark, sie wurden auch 10-mal so alt. Denn von diesen ersten Menschen ist berichtet, dass praktisch alle über 900 Jahre alt wurden. Die hätten gelächelt ob unserer Lebenserwartung. Nun, diese 120 Jahre, was geschah in diesen? Zu Beginn der 120 Jahre erfahren wir Folgendes. Vers 5 in 1. Mose 6. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Also nicht so eine Reue, wie wir sie erleben, weil wir etwas verkehrt gemacht haben und es dann bereuen, sondern wie es hier im zweiten Teil steht, es bekümmerte ihn. Der Hebräer verdoppelt ja immer das, was er sagt, mit anderen Worten. Also Reue in dem Sinn, es tut ihm weh, es schmerzt ihn, dass das, was so gut gedacht ist, sich so negativ entfaltet, weil die Menschen dem Verkehrten solch ein Vertrauen schenken. Das macht ihn bekümmert. Und dann folgt ein Satz, und wir können uns die Traurigkeit kaum ausmalen, die in dem Vers drinnen steht. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. In Vers 7. Ich will die, die ich geschaffen habe, vertilgen. Er schafft sie ja, damit sie in die Höhe kommen. Und als sich dann aber herausstellt, dass sich nur das Böse vermehrt, zieht er hier diese Notbremse. Und er sagt, vom Menschen an bis hin zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Im Sinne, es tut mir weh, es bekümmert mich, dass das Negative sich so ausbreitet. Und dann gleichzeitig, und jetzt kommt die andere Linie herein, von Seth, Vers 8, aber da gibt's schon jemand von der anderen Seite. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und es hätte jeder diese Gnade vor dem Herrn finden können. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht, heißt es weiter. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Mich wundert immer, wenn so etwas steht. Fromm von der Bibel her bedeutet, auf ein Ziel ausgerichtet sein. Das Ziel, das Noah hat, er möchte in Übereinstimmung sein mit seinem Schöpfer. Das ist sein Ziel. Mit dem, der ihn geschaffen hat, möchte er in Frieden, in Liebe existieren. Er möchte nicht, dass hier irgendeine Disharmonie ist. Er wandelt mit Gott. Er wandelt nicht allein. Er wandelt mit Gott. Wer mit Gott wandelt, ist nie allein. Auch wenn er scheinbar allein ist. Er wandelt ja mit Gott. Und damit hat er den Stärksten an seiner Seite. Was kann ihm geschehen? Er wandelte mit Gott und er zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und von diesen 3 her kamen dann später die 3 großen Rassen der Menschheit. Davon später. Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Die Formulierungen sind so fein, so tief durchdacht. Die Erde war verderbt in den Augen Gottes. Es kommt immer darauf an, wie etwas in Gottes Augen betrachtet wird. Wenn hier 99,99% der Meinung wären, dies oder jenes ist nichts Verderbliches. Aber der Herr sieht es als verderblich. Was ändert's? Es zählt, wie etwas in seinen Augen betrachtet wird. Und die Erde war verderbt vor Gottes Augen. Voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde, das wird jetzt wiederholt, und siehe, sie war verderbt. Ich weiß nicht, ob wir das mitvollziehen können, wie fein hier diese Formulierungen sind. Die Erde ist verderbt vor seinen Augen und er sah auf die Erde. Er blickt das Ganze an mit Wehmut und siehe, es ist verderbt. Auch bei näherer Betrachtung, man kann es anschauen, wie man es will. Alles in die falsche Richtung. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und jetzt die Offenbarung an Noah. Und Gott ist einer, der nicht verheimlicht, was er zu tun gedenkt. Er sagt es im Vorhinein. Seinen Dienern, seinen Boten, die mit ihm in Verbindung sind, die kriegen die Information. 100%. Da sprach Gott zu Noah in Vers 13, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Beides geht zugrunde. Und hier haben wir auch die Parallele zu Jesu Wiederkunft. Da wird es dann auch so sein. Sie werden untergehen mit der Natur. Denn mittlerweile ist uns das ja schon vertraut. Es braucht nicht viel und wir haben größte Probleme. Das letzte Wochenende hat es 3 Tage hindurch geregnet. Und wir wussten nicht mehr, wohin mit den Wassermengen. 3 Tage. Dabei waren das gar keine wolkenbruchartigen Regenfälle. Es hat einfach beständig 3 Tage geregnet. Damals stellen wir fest, 40 Tage. Und hier in diesem Teil des Landes von Österreich, in Vorarlberg, waren die Flüsse schon ganz an der Grenze. Wenn es dann noch einen halben Tag länger geregnet hätte, wäre alles übergegangen. So wie in einem Topf, wenn du Milch kochst und sie klettert so hoch, wenn du es gerade noch siehst, kannst du den Topf noch wegziehen, gerade noch vorher. Sonst wirst du es riechen, dass sie übergegangen ist. Du wirst es merken. Es fehlt dann nicht mehr viel. Und damit aber gleichzeitig in diesem Untergang auch Rettung möglich ist, sieht man, wie Gott arbeitet. Er möchte ja retten. Und jetzt macht er einen Gnadenakt. Und Noah wird dazu ersehen, dass er hier die Hauptrolle spielt in dem Ganzen. Und dann kommen die Angaben, wie groß dieses Schiff sein soll, das er da bauen soll. Übrigens, bis vor ungefähr 150 Jahren war die Menschheit nicht in der Lage, so ein großes Schiff zu bauen. Das heißt, bauen hätte man schon können, aber es wäre halt untergegangen. Es hat ein Herrscher in Schweden einmal ein ganz, ganz feines Schiff bauen lassen. in der Werft. Einer dieser Vasa-Könige. Und das Schiff wurde innen ausgestattet vom Edelsten. Und dann lief es vom Stapel. Und so wie es vom Stapel lief, ist es noch im Hafen, plump, verschwunden. Das muss etwas gewesen sein. Das ist so, wie wenn du Goldbarren versenkst. Das hat ja Unsummen gekostet. Das war ein Schiff von den erlesensten Möbeln in ihnen. Das war ja ein schwimmendes Schloss. Anscheinend war zu viel Gold drinnen, das so schwer war. Die Form hat nicht zusammengepasst, dass es schwimmfähig gewesen wäre. Man wollte das Größte, Schönste, Beste bauen. Ist nicht geglückt. Ist nicht so einfach, etwas Großes zu bauen, dass es auch schwimmt. Dazu braucht es gewisse Kenntnisse. Noah bekam diese Kenntnisse. In alten Kommentaren, die kritisch sind über die Bibel, aus einer Zeit, wo man noch nicht so große Schiffe bauen konnte, wird das kritisch bemerkt, die Maße. Und da haben manche Kommentatoren dazu geschrieben, das kann nicht stimmen, denn so ein großes Schiff gibt es auf der ganzen Erde nicht. Wie sollte das schwimmen können? Mittlerweile schwimmen viel größere und die sind sogar aus Eisen, nicht aus Holz und trotzdem schwimmen sie. Heute lächelt man über solche Kommentare, aber die Argumente waren immer die gleichen. Gibt es irgendwo so ein Schiff? Ah, nein, also kann das nicht so gewesen sein. Lächerlich. Wenn Gott sagt, wie der Plan ausschauen soll, dann schwimmt es auch. Und warum das Ganze? Vers 17, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Und dann wieder dieses Aber in Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und das ist der Punkt. Das ist Gottes Plan. Aber mit dir, der du da jetzt zuhörst, will ich meinen Bund aufrichten. Er will mit dir ein Bündnis. Er möchte dich erheben. Er möchte, dass du nicht untergehst. Er möchte, dass du lebst, dass du höher steigst. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Das ist dieses Gnadenangebot. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und dann wird ihm noch gesagt, dass er die Tiere mitnehmen soll. Und in Vers 22 steht, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Warum wurde er gerettet? Er tat alles, was ihm Gott gebot. Warum gehen Menschen verloren? Weil sie das Gegenteil von dem tun, was da steht. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Er hat nicht gesagt, na, ich mache das ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, das Schiff, oder nicht so breit oder nicht so viele Stockwerke. Er bekommt den Plan und danach macht es. Fertig. Er tat alles, wie ihm Gott gebot. Und das war der Segen. Nun, in dieser Zeit, es war also ein gewaltig großes Schiff, das zu bauen, das dauerte natürlich. Und das bleibt auch nicht verborgen. Wenn du an Land so ein Riesenschiff baust, an Land, nicht in einer Werft, einfach mitten auf dem Land, wo weit und breit kein Wasser ist, ist er verrückt. Er macht das trotzdem. Wenn wir rückblickend sagen, ja, da kommt dann so viel Wasser und das wird dann schon schwimmen. Aber das hat ja noch keiner je so erlebt und gesehen. Und wir Menschen neigen ja dazu zu sagen, ja, aber das war ja noch nie da. Also kann es das auch so nicht geben. Und Noah glaubt. Er vertraut. Wenn Gott so sagt, dann wird es auch so sein. Und er baut frisch und fröhlich drauf los. Und dann kommen natürlich die Leute und fragen, ja, aber bitte, das macht dir kein Mensch so, was du machst. Bist du der Einzige, der das tut? Ich sage, ja. Und warum machst du es dann? Ja, weil mir Gott gesagt hat. Und du meinst, du weißt das so genau. Ja, darum macht er das. Und das macht natürlich Eindruck. Denn so ein Schiff zu bauen, das braucht ja enorm Zeit. Ich meine, der baut 120 Jahre an dem Schiff. Der opfert 120 Jahre seines Lebens für etwas, wo die anderen sagen, ja, wer weiß, ob das dann überhaupt passiert. Am Ende baust du das ganz umsonst. Was du da an Geld und Mühen und Zeit hineinsteckst. Und dann kommt gar kein Untergang. Denn wir, sagen die zu ihm, sind überzeugt, dass das alles nicht so sein wird, wie du uns sagst. Manche haben mit ihm mitgebaut. Manche, die auf der richtigen Seite waren, starben vorher. Aber letztlich waren sie zu acht, die da hineingingen. Noah, seine Frau, die drei Söhne und deren Frauen. Im Buch von Ellen White, Patriarchen und Propheten, wo dieses Kapitel, die Sintflut, das Kapitel 7 ist, da erfahren wir so ein paar ganz interessante Sätze über die Menschen vor der Flut. Da steht auf Seite 68 die Neigungen der vorsintflutlichen Menschen. Ihre Neigungen, sie galten den Gaben statt dem Geber. Sie wollten das, was Gott gab, aber sie wollten nicht den, der es gab. Nicht so wenig, wie wenn du jemandem ein Geschenk gibst und er will das Geschenk, aber du bist für ihn völlig egal. Ihre Neigungen galten den Gaben statt dem Geber. Und womit sie sich beschäftigt haben, das hat sie geprägt. Denn es gibt ein Grundgesetz für unser Leben. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Das, was wir betrachten, prägt uns. Darum schaut ja der Feind dazu, dass die Menschen sich in großen Städten ansammeln, damit sie nur mehr Menschenwerk vor Augen haben, nicht mehr die Schöpfung. Darum sorgt er dafür über die Medien, dass du die verrücktesten Dinge vor Augen hast. Denn mit der Zeit wirst du so werden, was du immer siehst. Es prägt dich. Gehst du aber in die Natur, betrachtest du den Schöpfer und seine Werke. Diese Pflanzen, diese Sträucher, diese Bäume, dann geht dir etwas auf von seiner Liebe, seiner Kraft und dass er alles gemacht hat, wenn man die Früchte betrachtet, was er alles wachsen lässt an den Bäumen, das Gemüse auf dem Felde, das Getreide, dann geht einem auf, er liebt mich. Das siehst du natürlich in der Großstadt bei den Hochhäusern nicht. Vor 100 Jahren gab es auf der Erde 10 Millionen Städte. Mittlerweile gibt es über 100 Millionen Städte. Damals haben vielleicht 10% in den Städten gewohnt. Jetzt wohnen schon 2/3 in den Städten. Es ist ein System des Feindes, weg aus der Natur. Und der Schöpfer möchte uns zurückbringen in diese Natur. Paulus geht im Hebräerbrief in Kapitel 11 auf so große Glaubensgestalten des Alten Testaments ein. Und da schreibt er in Vers 7, durch den Glauben, also durchs Vertrauen, hat Noah Gott geehrt. Wie ehren wir Gott? Indem wir ihm vertrauen und das tun, was er uns sagt. Wie entehren wir ihn? Indem wir nicht danach handeln, was er uns sagt. Wenn wir am Sabbat in die Gemeinde gehen, dann ehren wir ihn. Denn er hat gesagt, gedenke des Sabbattages. Wenn wir es nicht tun, entehren wir ihn. Er möchte, dass wir durch diese Befolgung Frieden empfinden, Freude. Und durch diese Art und Weise, wenn wir Gott ehren, sagt er, wer mich ehrt, den will ich auch wieder ehren. Das war bei dieser Geschichte mit Eli im 1. Samuel-Buch, diesem Hohepriester. Zurück zu Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben, durch das Vertrauen hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zur Rettung seines Hauses. Da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Wir können sie kaum hineinversetzen in diese Situation. Es gab noch kein Meer. Es gab noch keine Wolkenbrüche. Es gab noch keinen Regen. Es hatte noch nie geregnet bis zu diesem Zeitpunkt. Er vertraute, obwohl man es noch nicht sah. Und durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen sprach er der Welt ihr Urteil. Und er hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Gerechtigkeit kommt durch Vertrauen. Weil er sie eine Liebesbeziehung ausdrückt. Nur dort ist Vertrauen. In diesem Buch Patriarchen und Propheten steht auf Seite 71, jeder Hammerschlag an der Arche war ein Zeugnis für die Welt. Jeder Hammerschlag. Und die Leute kamen immer wieder vorbei und dachten sich, der ist aber hartnäckig dran. Letztes Jahr hat er auch schon gebaut, jetzt baut er immer noch. Und wenn du 10 Jahre später kamst, der baut immer noch. Und schon langsam nimmt das ganze Formen an. Und als es fertig wurde, da kamen viele. Und besonders geschockt waren sie dann, als plötzlich ein Rauschen in der Luft vernommen wird und die verschiedenen Vogelarten schnurstracks, wie von unsichtbarer Hand geleitet, in die Arche fliegen. Von jeder Art ein paar. Und dann marschieren die Tiere ab. Von jeder Art ein paar. Und von den reinen Tieren je 7 Paar. Kommen einfach. Stapfen daher, wie wenn sie mit einer Leine geführt werden würden. Tup, tup, tup, tup, tup, hinein in die Arche. Als ob das der schönste Platz auf Erden wäre. Das hat nachdenklich gemacht. Aber sonst ist noch nichts passiert. Die gehen nur mal hinein. Diese Art und Weise sollte also die letzte große, starke Beweisaktion Gottes sein für die, die bis jetzt noch nicht kapiert haben, worum es geht, dass sie nachdenken. Und so manch einer war geneigt. Na dann, wenn die Tiere auch schon hineingehen, dann muss ja da was dran sein. Aber löse dich heraus aus einer Masse. Das ist ja nicht leicht. Nicht, wenn du den ersten Schritt machst, den zweiten, gehst Richtung Eingang der Arche, und dann fangen die anderen an zu spotten. Ah, auch Angst gekriegt? Ja, meinst du tatsächlich? Na bitte, schau, wie viele hineingehen und wie viele hier sind. Da ist ja niemand drinnen. Bis auf Noah und seine Familie. Und so manch einer, der eigentlich wollte, hat sich dann von der Masse wieder in die verkehrte Richtung bringen lassen. Und so ist es auch heute. Seite 73 dieses Buches heißt es, Noahs enge Verbindung zu Gott gab ihm die Kraft des Himmels, 120 Jahre lang ein Ereignis anzukündigen, das nach damaligem menschlichem Wissen unmöglich war. keiner konnte sagen, das haben wir schon erlebt. Wenn es noch nie geregnet hat, dann soll sowas passieren, so viel Wasser, dass du in ein Schiff gehen musst. Noch nie hat es geregnet, nur Nebel oder Tau feuchteten die Erde. Die Flüsse waren bis dahin noch nie über die Ufer getreten. Und dann sollst du ein Schiff bauen. Wozu? Als sie so in die Arche gingen, die Tiere, letztlich auch Noah drinnen war, alle ihre Zuflucht gefunden hatten, dann finden wir in 1. Mose 7, Vers 4, den Hinweis, denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und wieder der Hinweis in Vers 5. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. 7 Tage war noch Wartezeit da drinnen. Als sie hineingingen, heißt es am Ende von Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Damit war die Gnadenzeit zu Ende. Der Herr schloss hinter ihm zu. Und dann war die Tür zu. Als die Tropfen dann fielen, dann haben so manche angeklopft. Es gibt eine Zeit der Gnade und es gibt eine Zeit der geschlossenen Tür. Es gibt eine Zeit, wo sie offen ist, und es gibt eine Zeit, wo sie dann zu ist. Und so manch einem war es dann völlig egal, was die anderen denken. Dann wären sie gern hinein, weil dann die Ereignisse sie überfluteten. Aber vorher galt es zu vertrauen, wenn Gnadenzeit ist. So wird es auch am Ende der Menschheit sein. Es kam das Wasser nicht nur von oben. Es kam von allen Seiten. Es kam auch von unten. Das schoss heraus wie diese Geysire, die wir heute kennen, wo plötzlich ein Wasserstrahl aus der Erde in die Höhe kommt. Wo vorher nichts war, schossen Wassermassen in die Höhe. Von unten und von oben. Und das 40 Tage. Gewaltige Wolkenbrüche. Das Wasser stieg und stieg, bis die höchsten Punkte bedeckt waren. Und gleichzeitig gab es einen gewaltigen Sturm. Und die Arche hätte diesen Sturm nicht widerstanden, wenn nicht Engel das Schiff stabilisiert hätten. Allein die Arche hätte sie nicht gerettet. Gott hat seine Engel geschickt, dass sie mitten im Sturm das Schiff ruhig halten. Diese gewaltige Vernichtung der Erde hat alles, was es hier gab, verändert. Es heißt in Vers 11, lesen wir noch Vers 10 dazu, als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, genauer Zeitpunkt angegeben, 17.2. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Es war schon ein Ereignis, das bis heute auf Erden sichtbar ist. Denn wir finden eine Menge von Fossilien, die damals begraben wurden durch diese Flut. Denn es war nicht nur so, dass Wasser kam und Sturm kam, es kam auch Erdbeben, es hat sich auf diesem Planeten alles verändert. Kontinente haben sich verändert. Es war damals so ein Durcheinander auf diesem Planeten, was die Oberfläche betrifft. Wenn Gott nicht am Ende gewisse Gebiete abgesenkt hätte, es war ja alles überflutet. Es wäre alles überflutet geblieben. Denn wir sehen das heute an den Meeren. Wo sie sind, dort sind sie. Die vertrocknen ja nicht. Sie sind immer, wie sie sind. Die einzige Möglichkeit, diese Wassermassen wieder wegzubringen, war, dass es wieder Land gibt, in dem gewisse Gebiete so abgesenkt werden, dass das Wasser dorthin schießt und sich dort sammelt, in den Meeresbecken. Das ist ja nur ein starkes Viertel dieser Oberfläche Land. Das andere ist alles Wasser, bis heute. Und wieder von diesem Land ist nur 10% bewohnbar als Dauersiedlung. Also im Grunde ist ganz wenig auf diesem Planeten, wo du siedeln kannst. Die Masse ist Wasser, bis heute. Im Psalm 104 ist diese Gebirgsbildung nach der Flut berichtet. Da heißt es in Vers 5, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Und dann weiter, Vers 6. Mit Fluten decktest du das Erdreich wie mit einem Kleide, und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich herunter. Da ist beschrieben, was durch diese Flut an Oberflächenveränderung vor sich ging, damit das Wasser abgeronnen ist. Und wenn man heute über die Alpen drüber fliegt und vom Flugzeug hinunterschaut, dann siehst du so schön, wie von den höchsten Punkten aus die Wasserströme zu Tal flossen. Man sieht genau die Einschnitte, die geformt wurden. Sieht so schön das Relief von oben. Als die Oberfläche noch weich war. Und das ist dann erstarrt. Und unsere Gebirge sind heute durch Furcht von diesen Wassermassen, wie sie hinuntergeschossen sind. Und was übrig blieb, sind die Flüsse in den Tälern. Und wenn es ein bisschen mehr regnet, dann treten sie schon über die Ufer. Schon nach 3 Tagen. Nun, das Besondere ist, dass abermals so ein Sturm naht. Gott hat nach der Flut versprochen, es wird nie mehr so eine Flut kommen. Aber es kommt eine andere Vernichtungsaktion. Denn abermals wird die Erde durch den verheerenden Zorn Gottes gereinigt werden. Petrus hat in seinem 2. Brief darauf hingewiesen, im 3. Kapitel. Da schreibt er in Vers 5 bis 7 durch Gottes Wort, wird damals die Welt durch die Sintflut verderbt. So auch werden der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufbewahrt, dass sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Wie damals Wasser, wird in Zukunft Feuer das Ganze erledigen. Und Menschen haben über Jahrhunderte gesagt, wer kann so ein Feuer anzünden? Ist unmöglich. Seit der Erfindung der Atombombe sagen die Menschen, hoffentlich zündet keiner die Atombombe. Mittlerweile weiß jeder, dass das nicht das Problem ist, so ein Feuer anzuzünden. Jetzt zittert man nur davor, dass es keiner macht. Jahrhunderte haben Kritiker gesagt, das ist nicht möglich. Hast du je so ein Feuer gesehen, dass die ganze Erde brennt, dass alles schmilzt? Der, der es geschaffen hat, der kann es auch wieder vernichten. Aber das interessanteste Wort ist wohl das Wort Jesu, wo er über die Zukunft redet und sie ihn so fragen, wie wird es denn dann sein, wenn du kommst und so. Und dann sagt er, zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 38 und 39, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah in die Arche hineinging. Und sie achteten's nicht, bis die Flut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Jesus sagt, Noah und die Flut ist ein Bild, wie es dann sein wird. Vor allem über den Zustand der Menschheit. Petrus in seinem zweiten Brief, den wir schon erwähnt haben, schreibt in Kapitel 3, für die Verse 3 und 4, so wisset aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, des Spottes voll, die nach ihrem eigenen Gelüste wandeln und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und dann erwähnt er diese Flut. Damals meinte man auch, da ändert sich nichts. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von der bittenden Witwe. Es berichtet in Lukas 18, Vers 8. Und am Ende sagt er, als da ums Beten ging, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden? Dieses Vertrauen? So wie es Noah hatte, das ist der Punkt. Meinst du, das wird dann sein? Paulus schreibt in seinen zwei Briefen an Timotheus, wie am Ende der Zustand sein wird. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, schreibt Paulus, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen. Das Vertrauen verlieren sie. Und sie werden anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. Aber sie ahnen es nicht, wem sie da anhangen. Aber sie hängen dran. Der Geist sagt deutlich, schreibt Paulus. Und dann im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1, wo er sagt, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Und da beschreibt er vor allem eins, dass die Jugend keinen Respekt mehr hat vor den Älteren. Als Kennzeichen für die Zeit, bevor Jesus kommt. Und was dort alles angeführt wird. Der Evangelist Lukas schreibt, die Worte Jesu berichtet das so, wie es geschah zu den Zeiten Noahs. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. Lukas 17, Verse 26 und 30. Und wie schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, in Kapitel 3, Vers 10, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Das heißt, für die, die nicht vorbereitet sind, total überraschend. Für die anderen nicht, überraschend. Was wird dann geschehen? Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Und die, die da meinen, oh, da kommt lange nichts und wenn Friede, Friede, da sein wird und ein tausendjähriges Friedensreich. Das hat schon der Führer der nationalsozialistischen Bewegung verkündet. Ein tausendjähriges Reich, das dann 12 Jahre gedauert hat. Und wenn alle in ihren Geschäften und Neigungen vollständig von dem eingelullt sind. Sie nur mit ihren Pflanzen und Bauen und Freien und Festen und Lustbarkeiten in dem drinnen stecken und Gottes Warnungen verwerfen und seine Boten verachten. Wie schreibt dann Paulus, dann wird sie das Verderben schnell überfallen und sie werden nicht entfliehen. Denn in der Bibel steht nicht, Christus kommt bald, sondern in der Bibel steht, richtig übersetzt, Christus kommt schnell. Nämlich wenn das und das und das sich erfüllt hat, dann geht es ganz schnell. So wie damals bei der Arche. 120 Jahre war Zeit, aber dann ging es ganz schnell. Und so wird es auch am Ende sein. Wenn sich alles erfüllt hat, an vorbereitenden Bedingungen, dann geht es ganz schnell. Es tut so wohl zu wissen, dass wir diesem Sturm entfliehen können, dass wir bei der größten Evakuierungsaktion aller Zeiten dabei sein können. Wenn hier alles untergeht, gibt es Rettung aus dem Weltall. Jesus kommt auf der Wolke, sendet seine Engel aus und er sammelt ein, die auf der Liste sind. Wohl dir, wenn du auf der Liste draufstehst. Wie kommst du drauf? Auf diese Liste, wenn du ihm vertraust. Wohl dir, wenn du das tust. Amen. Unser Vater im Himmel, voller Liebe bist du zu deinen Geschöpfen. Du hast diesen Planeten so geschaffen, dass er ein Paradies war. Aber unsere Vorfahren haben Wege beschritten, wodurch so vieles zerstört wurde. Danke, Herr, aber, dass du ein gnädiger Gott bist. Wir sind nicht besser als unsere Väter. So viel haben wir gesehen, was sie verkehrt getan haben und haben doch auf ähnliche Art und Weise unser Leben gelebt. Danke, Herr, für deine Geduld. Mit uns, mit diesen deinen Geschöpfen. Und danke, dass du alles unternommen hast, indem du Mensch wurdest und uns vorgelebt hast, wie dein Vater denkt und handelt und liebt und wie er ist. Danke, dass du auf unser Vertrauen wartest, zu dir, der du alles für uns getan hast. Ja, sogar dein Blut hast du gegeben. Danke, dass du retten willst und dass du immer einen Weg für die Rettung bereithältst, bis die Gnadentür zugeht. Drum, wegen all die, für die wir beten, ringen, es noch begreifen, bevor sich die Tür der Gnade schließt. Danke, Herr, für das Leben, das du uns in Ewigkeit voller Qualität schenken willst. Amen.